gebetet haben. Und in der Zeit bis heute habe ich verschiedene Gemeinden erlebt, durchlaufen. Und ich habe also sehr viele Christen kennengelernt und so weiter. Und deshalb lasst euch heute nicht irgendwie abschrecken, wenn ich auch mal etwas nicht ganz so Positives über Christen sage. Aber damit spreche ich nicht euch direkt an, sondern das ist nur das, was ich erlebt habe. Ich will noch mal ganz kurz beten, bevor wir anfangen. Herr Jesus, danke, dass wir heute zusammenkommen dürfen, dass du gekommen bist zu uns, Herr, als lebendiger Gott. Herr, wir wollen heute nicht über dich reden, sondern du sollst zu uns reden, zu uns persönlich, zu unseren Herzen. Bitte öffne sie dafür. Hab Dank, Herr. Amen. Ich lese jetzt noch mal den Vers aus Lukas 4 vor, denn der ist so für das heutige Pfingstfest so diese gesamte Überschrift. Da heißt es, und er, also Jesus, kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen. Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollten. Das sind, ich möchte dazu sagen, ich nehme für meine Bibellesung und auch für meine Bibelstudien nehme ich immer den Luthertext von 1912, weil der für mich so eindrücklich und so leicht zu behalten ist. Und deshalb steht das vielleicht manchmal anders als das, was ihr in einer guten Nachricht oder sonst wo gelesen habt. Aber die Inhalte sind im Grunde genommen gleich. Hier fallen uns bei diesem Text zwei Punkte auf. Einmal, Jesus sagt, dass er den Geist des Herrn bekommen hat. Und heute ist Pfingsten, heute denken wir und feiern ja diese Ankunft des Geistes. Und den Geist der Wahrheit, und wie es in der griechischen Übersetzung heißt, den Paraklet oder auf gut Deutsch den Tröster. Und wofür hat er jetzt den Geist bekommen? Um uns das Evangelium zu verkündigen. Und vielleicht trifft auch irgendein Punkt dieser Aufzählung auf dich zu. Bist du arm? Das muss jetzt nicht unbedingt finanziell sein. Bist du verwundet? Vielleicht durch Bosheiten von Menschen oder so. Gefangen in Bindungen, von denen wir nicht loskommen können. Blind, zerschlagen. Ich will mich darin jetzt nicht vertiefen. Aber eins wissen wir, diesen Geist der Wahrheit, den will uns Jesus erklären. Und Jesus selbst wird durch diesen Heiligen Geist verklärt und er wird Zeugen von Jesus für das, was er für uns tut. Soweit erst nochmal. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Text. Und ihr werdet jetzt gleich sagen, wenn ihr den Text hört, was hat denn das mit Pfingsten zu tun? Aber lasst euch mal überraschen. Da heißt es in 2. Könige 4, Vers 1 bis 7. Wir sind auch wieder im Alten Testament. Und viele wissen ja, dass das Alte Testament das Bilderbuch des Neuen Testamentes ist. Da ist alles so schön einfach erklärt. Man kann dem einfach folgen. Ich lese jetzt mal vor. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. So weißt du, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Er sprach, gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselben nicht wenig. Und gehe hinein und schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen, gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Die brachten ihr die Gefäße zu und so goss sie ein. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nähret euch von dem Übrigen. Soweit. Großes Fragezeichen. Als erstes ein Wort von Elisa. Er sprach, was soll ich dir tun? War das nicht an sich eine überflüssige Frage, die Elisa an die arme Witwe richtete? Sie hatte ihm doch gesagt, dass der Schuldherr kommen und ihre beiden Söhne zu leibeigenen Knechte machen wollte. Und nun fragt er sie, was soll ich ihr tun? Das kann er sich doch ganz genau denken. Warum fragt er sie dann noch? Aber er will, dass sie es vor ihm aussprechen soll. Und hier sehen wir auch schon eine kleine Parallele zum Neuen Testament. Denn genauso hat es auch Jesus gemacht, als der blinde Bartimäus ihn anrief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Da fragte Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und da wollte er auch, dass er das einmal ganz deutlich aussprechen sollte. Und ich glaube, es ist keineswegs überflüssig, mal so zu fragen. Sonntags sitzen so viele Menschen in den Kirchen, in den Versammlungen. Sie sitzen da und hören dem Wort zu. Und wenn der Jesus diese Leute jetzt fragte, was soll ich dir tun? Ich fürchte, dann kämen manche in Verlegenheit. Sie wüssten gar nicht, was sie dann sagen sollten. Jesus? Mir? Sie verstehen die Frage kaum. Überleg doch mal, warum gehst du denn in die Kirche oder in die Bibelstunde? Soll der Herr Jesus dir etwas tun? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht geht es darum, nur eine gute Predigt zu hören. Der Prediger, der gibt einem so viel. So gibt der Mensch, der Prediger einem so viel und der Herr Jesus, bleibt der etwa ausgeklammert? Viele kommen nur, um den Menschen zu hören, der da redet. Aber nach einer Begegnung mit Gott, dem Herrn, da verlangen sie nicht. Sie gehen in die Kirche oder in die Versammlung so, wie man in ein Konzert oder ins Theater geht. Und hinterher sagt man dann, nu, wie hat's dir denn gefallen? Oder wer oder was soll denn den Zuhörern eigentlich gefallen haben? Der Mensch, der Prediger, der da redet? Oder die Tiefe der Erkenntnis und die Auslegung des Bibelwortes? Vielleicht die kleinen Anekdoten, die er da mitgebracht hat, in der Predigt eingespickt hat? Und was ist mit dem Herrn Jesus? Vielleicht will der Herr jeden Einzelnen fragen, was soll ich dir tun? Aber nur wenige haben ein Auge für ihn. Sie hängen vielmehr an dem Prediger. Andere kommen unter das Wort, wie sie sagen, um sich, wie man früher so sagte, um sich zu erbauen. Was heißt das eigentlich? Das heißt wohl ungefähr, sie wollen so andächtig gestimmt und seelisch angerührt werden. Eins ist aber so wertlos wie das andere. Mit Gefühlen kommen wir im Glauben nicht weiter. Gefühle kommen und gehen. Man kann heute sehr schöne und fromme Gefühle haben und morgen ist nichts mehr davon vorhanden. Fromme Gefühle geben einem keine Kraft und sie stärken unseren Glauben auch nicht. Ein evangelischer Pastor und Missionar, der hat mal gesagt, Glauben mit Gefühl ist ein schöner Glaube. Ja gut, aber Glaube ohne Gefühl ist ein schwerer Glaube. Aber Glaube gegen das Gefühl, das ist tiefer Glaube. Gefühle betrügen oft das Herz. Man meint, man wäre etwas, hätte etwas, aber in Wirklichkeit hat man überhaupt nichts und man ist nichts. Andere Personen kommen vielleicht aus Gewohnheit. Es ist so Sitte. Es gehört doch zum Christentum dazu, dass man wenigstens zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten in die Kirche kommt. Man kommt und hört, man macht so alles mit, aber im Leben gibt es keine Veränderung und auch keine Erneuerung. Und warum nicht? Weil man vielleicht noch nie auf die Frage des Herrn gehört hat. Was soll ich dir tun? Man hat noch nie etwas von ihm gewollt und darum hat man auch noch nichts von ihm empfangen. Ja, vielleicht wollte man mal um schönes Wetter bitten, für einen Ausflug, Genesung, für einen Kranken, Segen, für eine Bibelstunde. Was willst du von Jesus? Und was möchtest du ganz persönlich von ihm? Soll er dir persönlich etwas tun? Bist du bereit, von ihm etwas in deinem Herzen und Leben tun zu lassen? Auch wenn er dir dann etwas nimmt. Und damit fängt sein Tun auch gewöhnlich an. Ehe er dir geben kann, muss er erst nehmen. Und was? Da steht in unserem Leben so viel. Da sind alte Bindungen, liebgewordene Sünden. Darf er die nehmen? Da sind alte Vorurteile, Ansichten, da ist Menschenfurcht, Gefälligkeit. Darf er das alles nehmen? Da ist deine Eitelkeit, deine Selbstsucht, dein Hochmut und deine Empfindlichkeit. Darf er das alles nehmen? Dein dickes Ich? Ihr kennt vielleicht alle die Deklination von Ich. Ich, meiner, mir, mich. Für manche Christen heißt es vielleicht, ich, meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. Also nur das Ich wird groß gehalten. Worum geht es denn eigentlich Gott? Wir haben es schon am Anfang gehört, durch diesen Text aus Lukas 4. Und ganz kurz und knapp steht es schon in Matthäus 1, in der Botschaft des Engels an Josef über seine zukünftige Frau Maria. Da heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Eine wunderbare Verheißung ist das. Er wird sein Volk selig machen. Ja, aber wenn da nicht noch so ein kleiner Nachsatz kommt, von ihren Sünden. Und da steht von ihren Sünden und nicht in ihren Sünden. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Nochmal die Frage, darf Jesus dir etwas nehmen? Darauf wollen manche nicht eingehen. Das ist ein kleines Wunder, dass es in ihrem inneren Leben auch gar nicht so vorangeht. Was soll ich dir tun? Fragt der Herr. Willst du dich ihm hingeben und dich ihm anvertrauen, dass er dir die alten Angewohnheiten und Sünden wie ein Chirurg wegoperieren kann, wenn er es für nötig hält? Oder sagst du, nein, nur nicht schneiden, und dann wundert es einen nicht, dass man nicht weiterkommt und man nicht frei wird. Du willst ja vielleicht auch nicht. Und dann gib doch dem Herrn die ehrliche Antwort. Herr, ich will nicht, dass du mir etwas tust. Ich fürchte, es könnte wehtun. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich hatte mich über etwas sehr aufgeregt und bin auch laut geworden. Und meine Frau sagte dann beschwichtigend zu mir, reg dich doch nicht so auf. Und meine Antwort kam noch lauter und wütender, ich will mich aber aufregen. Ja. Sprich das einmal klar und deutlich vor Gott aus, damit du dir einmal selber offenbar wirst, damit du einmal erschrickst auch vor dir selber. Willst du ihm, deinem Heiland, das nicht alles sagen? Sag es ihm, auch wenn du nicht willst, wenn du etwas nicht lassen kannst. Denn das Wunderbare an Jesus ist, er gibt auch das Wollen und das Vollbringen. Sage ihm, was er dir tun soll. Sag es ihm. Elisa sagte auch zu der Frau, sage mir, was hast du im Haus? Und dann spricht sie ihm ihre ganze Armut und Hilfsbedürftigkeit aus. Deine Magd hat nichts im Haus, denn einen Ölkrug. Sag es. Sag es dem Herrn, wie es um dich steht. Du brauchst nichts verschweigen, sag es ihm. Bist du gebunden, ein Sklave der Sünde? Sehnst du dich nach Sieg über die Sünde und erlebst immer wieder Niederlagen? Sag es ihm. Sehnst du dich danach, etwas in der Gemeinde tun zu können? Sag es ihm mit deinen eigenen Worten, was dein Herz begehrt. Sag es ihm so, wie du es denkst und auf dem Herzen hast. Es kommt nicht auf schöne Worte an. Sag ihm dein Begehren, vielleicht deine Hilflosigkeit, deine Untüchtigkeit, deinen Mangel, dein Zu-Kurz-Kommen. Sag ihm alles. Es gibt ein wunderbares Lied, da heißt ein Vers, wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Und wenn du dein Herz vor Gott ausgeschüttet hast, dann wirst du erfahren, dass er antwortet. Das kann ich euch schriftlich geben. Aber euer Herz muss wirklich von Herzen und ehrlich dabei sein. Nimm dir nochmal Zeit, darüber nachzudenken, was du eigentlich von Gott willst. Und mach es dir heute einmal klar und dann sag es Jesus. Nochmal zu dem Vers, zu der Geschichte von Elisa. Er sprach: Gehe hin und erbitte draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Türe hinter sich zu und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Willst du die Wunder Gottes erleben? Dann schließ die Tür hinter dir zu. Dann geh in die Stille vor Gott oder mit Gott und liege vor Gott. Im Lärm der Welt wirst du ihm nicht begegnen. Da wirst du seine Wunder auch nicht mehr zu sehen bekommen. Als die arme Frau mit den leeren Gefäßen nun in ihrer Küche und mit ihren Söhnen allein war, da fing sie an zu gießen. Und siehe da, obwohl das Gefäß viel größer war als der Ölkrug, wurde es voll. Der eine Sohn musste schnell kommen und ihr ein neues Gefäß hinhalten. So unerschöpflich floss dieses Öl aus dem Krug. Die beiden Söhne hatten genug zu tun, immer ein neues leeres Gefäß in Bereitschaft zu haben, wenn das andere voll war. Und es dauerte nicht lange, da waren all die leeren Gefäße gefüllt, mit dem besten Öl gefüllt. Denn das, was Gott gibt, ist immer vom Besten. Wir erinnern uns vielleicht an das Johannesevangelium, an die Hochzeit zu Kanaan. Da hat der Herr Jesus Wasser zu Wein verwandelt, sodass der Speisemeister darüber verwundert war und dem Bräutigam deswegen auch Vorwürfe machte und sagte: Jedermann gibt zum ersten guten Wein. Und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Ist das nicht wunderbar? Leere Gefäße werden von Gott gefüllt. Wie oft klagen Kinder Gottes: Ich kann nicht. Wie oft reden sie von ihrem Zu-Kurz-Kommen, von ihrem Zurückbleiben. Aber das braucht nicht zu sein und das soll auch nicht so sein. Und das wird auch aufhören, wenn wir diese Lektion beherzigen. Leere Gefäße werden von Gott gefüllt. Aber viele Herzen sind noch gar keine leeren Gefäße. Ich sagte das schon und da ist noch so viel drin, so viel Selbstvertrauen, so viel Selbstbewusstsein, so viel Pochen auf eigene Kraft, so viel Rühmen von der eigenen Tüchtigkeit, so viel Verlangen nach eigener Ehre. Die Herzen sind nicht leer und darum kann Gott sie nicht füllen. Erst müssen sie leer werden, leer von allem Eigenen. Ist dein Herz wirklich leer? Hast du schon erkannt, dass es wahr ist, was Paulus schreibt? Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Hast du wirklich schon gründlich bankrott gemacht mit deinem Leben? Was uns im Weg steht, das ist nicht, wie so viele denken, unsere Ohnmacht, unsere Schwachheit, sondern vielmehr unsere eigene Kraft. Wir können noch so viel. Wir wissen noch so viel und wir haben noch so viel. Und solange wir noch in der eigenen Kraft dastehen, da hält sich der Herr zurück. Seine Allmacht geht nicht mit unserer Kraft einen Bund ein, sondern mit unserer Ohnmacht. Der Apostel Paulus schreibt das ganz explizit: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn dann tritt der Herr auf den Plan und vollendet seine Kraft in unserer Schwachheit. Darum ist das Erste: Lass dich entleeren von allem Eigenen. Gib dich dem Herrn hin. Mit all deinem Machen und Wirken und Tun, mit all deinem Planen und Hoffen. Lass dein Herz entleeren von allem, dass es ein leeres Gefäß wird, ganz leer. Und dann komm und lass dich von Jesus, vom Heiligen Geist füllen. Ich habe hier so eine kleine Geschichte aus einer chinesischen Missionsgesellschaft. Da geht es um eine Geschichte von einem Bambus. Dieser Bambus wird in dieser Geschichte vermenschlicht. Dieser Bambus sagt zu seinem Herrn: Herr, ich will dir dienen. Gut, sagt der Herr, dann muss ich dich zuerst abhauen von deinen Wurzeln. Was? Abhauen von meiner Kraft, von all meinen alten Bindungen und so weiter? Das, na gut, hau mich ab. Dann muss ich dir deine Blätter entfernen. Wie bitte? Mein Schmuck, mein Stolz, mein Ansehen, das, was mein Aussehen macht, das muss alles weg. Ja, sagt der Herr, gut, mach es. Und dann muss ich dich halbieren und die Wachstumsknoten durchstechen. Ihr kennt vielleicht alle, hier in Deutschland haben wir nur Bambus, kleine, ganz kleine Stäbchen. Aber in China und auch in anderen Ländern sind die Bambusstäbe manchmal so dick, die werden ja auch ab und zu mal als Bettpfosten verkauft. Und das sind dann sehr große Stämme. Und dieser Stamm, der sollte jetzt, sagte der Herr, halbiert werden und die Wachstumsknoten entfernt werden. Das sind diese Reifen, die so um den Bambus ab und zu auftreten. Was bedeutet das geistlich? Eine völlige Öffnung für den Herrn, völlige Hingabe und Übergabe und auch innere Reinigung, Bekennen der Sünde. Mein innerstes Freilegen, mein innerstes ganz Freilegen, ja, sagt der Herr. Und der Bambus sagt, gut, dann mach es. Und als er das gesagt hatte, nahm der Herr diese zwei Hälften, fügte sie zusammen, legte ein Ende in die Wasserquelle und das andere Ende auf das Feld. Das Wasser floss durch und es gab tausendfach Frucht. Eine einfache Geschichte, aber vielleicht doch sehr gut, bildhaft. Wenn du frei geworden bist von deinem eigenen Willen, dann ist Raum für den Willen Gottes. Und wie es so schön in dem Psalm 73 heißt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn du von deiner Selbstsucht und Selbstliebe frei geworden bist, dann ist Raum da für die Liebe Gottes, der durch den Heiligen Geist die Liebe ausgießt in dein Herz. Und dann kannst du auch lieben und du musst lieben, weil die Liebe Gottes dich so drängt, weil die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Und wenn du mit deiner eigenen Kraft fertig geworden bist, dann gießt er seine Kraft in dein Herz. Und hast du vorher gesagt, ich kann nicht, so wirst du nun sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, während du früher nicht anders konntest als aufbrausen und übel nehmen, wenn man dich reizte und kränkte, dann kannst du jetzt still und geduldig sein, dann kannst du jetzt dem Herrn deine Verteidigung überlassen. Und während du früher nur wenig Christentum hattest, kannst du jetzt mit dem Öl aus dem Heiligtum gefüllt den Herrn verherrlichen. Darum lass dich von ihm füllen, dass dein Leben ein Zeugnis seiner Gnade und Liebe wird. Leere Gefäße werden gefüllt. Willst du das lernen? Willst du das bedenken? Johannes hat es bezeugt und sagte, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, nicht aus unserer Fülle. Es ist so viel bei Jesus zu bekommen. Er bietet uns so viel an und er schenkt uns voll ein. Komm und bring Gott ein leeres Gefäß, leer von dir selbst, leer von allem dicken Ich, und er wird dich füllen. Jetzt müssen wir mal etwas tiefer in die Schrift eintauchen und immer wieder mal fragen, warum müssen wir denn leer werden? Reicht nicht unser Glaube an den Herrn Jesus aus? Werfen wir einen Blick auf Römer 7, Vers 18. Da steht geschrieben, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen finde ich das Gute nicht. Es wohnt nichts Gutes in uns. Das bedeutet, dass da aber auch neben dem Schlechten auch wirklich nichts Gutes ist. Ich habe eine Stelle gefunden im 1. Thessalonicher 4, Vers 2 bis 4. Da steht: Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dass ihr meidet die Hurerei und ein jeglicher unter euch wisse, sein Gefäß zu behalten in der Heiligung und in Ehren. Und hier sind wir jetzt wieder in der Geschichte von den Gefäßen. Und ich lese noch den Vers 7 dazu. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Und jetzt drängt sich die Frage auf, was soll ich denn tun? Wie komme ich denn heraus aus meinem alten Leben, weg von meinem dicken Ich? Wir, die wir an Christus glauben, wir haben doch eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und damit meine ich nicht gewisse, so, naja, so ungefähr, sondern wir haben eine gewisse, wir sind gewiss, dass wir mit Christus das Leben haben. Wir kommen nicht zu kurz bei Jesus. Er will uns reich beschenken. Paulus sagt, dass er, das Zitat aus 1. Kolosser 1, Vers 25 und bis 27, er sagt, dass er das Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott gewollt hat, kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden. Der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses. Was ist denn das für ein Geheimnis? Und das sagt er jetzt gleich im Folgenden. Welches da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden? Welches ist Christus in euch? Der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in uns wird alles verändern. Jesus in mir, das muss das Ziel sein. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet das denn? Wir brauchen nicht mehr verzweifelt darum ringen. Herr, nimm mir dies oder das, nimm mir diese Sünde weg, gib mir dies oder das. Herr, ich brauche jetzt dieses oder jenes. Und warum nicht? Wir dürfen uns Jesus nicht vorstellen wie in der Rolle eines Postboten, der Geschenke vom Vater bringt, sie draußen vor der Tür hinlegt und dann weggeht. Es gibt Leute, die die Bibel wie so einen Versandkatalog gebrauchen. Sie bitten den himmlischen Vater, ihnen zu geben, was sie brauchen, und dann warten sie auf den himmlischen Boten, der ihnen dies oder jenes bringt. Und wenn keiner kommt, naja, dann hat mein Glaube vielleicht nicht gereicht. Aber wie geht das denn sonst? Wir wissen doch, Jesus ist unser Licht. Und was beten wir? Herr, gib uns Licht. Aber er gibt uns Licht, nicht das Licht. Er ist das Licht. Und wir wissen, Jesus ist das Leben. Und was beten wir? Ach Herr, gib mir doch das himmlische Leben. Aber er gibt uns nicht das Leben, sondern Jesus ist das Leben, ist dein Leben. Und er verleiht uns nicht die Liebe. Jesus ist die Liebe. Er, der Sohn Gottes, der sein Leben für uns hingegeben hat. Er will bei uns, er will in uns wohnen und mit uns eins werden. Und die Bibel sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Deshalb müssen wir vorher leer werden, damit Jesus in uns wohnen kann. Vielleicht seht ihr jetzt diesen roten Faden, der so ein bisschen verschwungen durch meine Predigt gegangen ist. Wir müssen leer werden, damit Jesus in uns wohnen kann. Denn wir sind der Tempel Gottes. Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben vor ihm nötig ist. Gott hat uns nämlich seinen Sohn gegeben, dass wir in ihm und durch ihn alles bekommen, was wir brauchen. Jesus selbst hat sich für uns als Opfer hingegeben. Und der Heilige Geist bereitet seine Wohnung in uns vor. Und in dem Maße, wie unser Selbst, unser Ego oder unser Ich stirbt, durchdringt sein Licht, sein Leben und seine Liebe unser ganzes Leben. Und er, Jesus, füllt uns aus. Was sagt die Schrift? In Römer 8 steht: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In Christus Jesus. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das für eine herrliche Aussage? Amen.